Zur Ehren des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gab am 16. Mai der Ehrenvorsitzende des bulgarischen Verbandes der Kommunisten, Atanas Ivanov, eine Stellungnahme mit dem Titel »Die Welt hält das sozialistische Korea für den Leuchtturm der Hoffnung ab«.